Nummer 4. Sie hören den Anrufbeantworter eines Friseursalons. Hier ist der automatische Anrufbeantworter des Friseursalons Schnippschnapp. Unsere Öffnungszeiten haben sich geändert. Wir sind dienstags bis freitags von 9 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr für Sie da. Montags ist unser Friseurladen geschlossen. Unser Angebot? Tolle Haarschnitte, super Frisuren für jeden Anlass. Kunden mit der Kundenkarte bekommen ein einmaliges Angebot. Jeden Tag ab 18 Uhr gibt es den Haarschnitt zum halben Preis. Wir bitten Sie, in jedem Fall einen Termin mit uns zu vereinbaren. Ohne Termin müssen Sie nämlich mit längeren Wartezeiten rechnen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.